Mädchen sagt, ich komm zurück zu dir. Nun, ich muss es leider brechen, seine Kugel steckt in mir. Eine Liebe, zwei Pistolen, eine zielt mir ins Gesicht. Er sagt, ich hätte dich gestohlen, dass du mich liebst, weiß er nicht. Roter Sand und zwei Patronen, eine stirbt im Pulverkuss, die zweite soll ihr Ziel nicht schonen, steckt jetzt tief in meiner Brust. Ach, das Blut läuft aus dem Mund und keiner wird mich rächen. Sinnlos gehe ich zugrund. Eine Liebe, zwei Pistolen, einer konnte schneller ziehen. Nun, ich bin es nicht gewesen. Jetzt gehörst du ihm. Roter Sand und zwei Patronen, eine stirbt im Pulverkuss, die zweite sollt ihr Ziel nicht schonen, steckt jetzt tief in meiner Brust. Roter Sand und weiße Tau-